Studio 9 an diesem Donnerstag, 8.19 Uhr. Ich habe es gesagt schon, Donnerstag. Donnerstag ist immer Kinotag, auch bei uns hier in Studio 9. Zwei Filme wollen wir Ihnen heute vorstellen. Ich sehe von Veronika Franz und Severin Fiala aus Österreich und Man and Chicken von Anders Thomas Jensen aus Dänemark. Und in schöner Regelmäßigkeit versorgen uns die Dänen und Österreicher ja mit sehr exzentrischer Filmkost. Ob unsere Nachbarländer auch in dieser Kinowoche ihr Versprechen halten, das wird uns jetzt Anke Lebke verraten. Schönen guten Morgen. Morgen. Die beiden Filme natürlich gesehen hat. Beginnen wir in Österreich. Ich sehe, das wird als Horrorfilm angekündigt. Was für eine Form von Horror ist es denn? Na, ist nicht jeder österreichische Film erstmal ein Horrorfilm. Ich meine, die Regisseure haben doch das seltene Talent, so einen schonungslosen Blick auf ihre Heimat zu werfen. Und meistens ist dieser Alltag, den sie dann vorfinden, erweist sich ja als verdrängter Albtraum. Und ich sehe, ist eigentlich auch eine Familiengeschichte. Es gibt doch das Bedürfnis der Kinder, von ihren Eltern angeschaut zu werden. Also der Blick ist doch so etwas wie die eigene Existenzversicherung. Und was passiert, wenn dieser Blick nicht mehr gegeben ist oder wenn es auf einmal ein falscher Blick ist? Und der Schauplatz von Ich sehe, ist so ein schönes, adrettes, abgelegenes Haus am Waldrand. Und hier wohnen die 10-jährigen Zwillinge Lukas und Elias. Und deren Mama kommt aus dem Krankenhaus wieder. Alles weist auf eine Schönheitsoperation hin. Auf alle Fälle sieht die Frau aus wie eine Mumie. Also es ist ein Zitat aus dem Horrorfilm und diese Mumie wird dann aber noch mit realem Horror gefüllt, weil die beiden Jungs denken auf einmal, das ist doch gar nicht unsere Mama, die ist doch viel böser, die weiß gar nicht mehr, was unser Lieblingslied ist und so weiter. Und dann versuchen sie mit einem Psychokrieg herauszufinden, ob das wirklich ihre Mutter ist, und dieser Psychokrieg wird dann auch noch zu einem regelrechten Krieg. Und weil wir in einem österreichischen Film, es wird dieser Krieg auch bis zum bitteren Ende ausgefochten. Und wie wird das inszeniert? Also richtig so wie ein Horrorfilm, wie ich es mir so im Klischee vorstellen muss? Ja, eigentlich schon. Österreichischen? Ja, also es ist so, dass vieles über die Blicke inszeniert wird. Also man könnte von einer Choreografie der Blicke sprechen, weil das passt ja auch zum Thema. Und natürlich gibt es auch den Blick der Kamera. Und da sieht man am Anfang die Kinder so ganz schön spielen. Also sie laufen durch so ein Maisfeld und da ist die Kamera oben. Und da hat man aber schon so ein bisschen Angst, dass die Kinder einfach so vom Maisfeld verschluckt werden können. Oder dann spielen sie an so einem Flussufer, laufen über so Baumrinden, man sieht nur die Füße und dann merkt man so mit der Kamera, sie könnten jetzt auch untergehen. Das sind alles schon so Zeichen. Und wenn diese Mumienmutter auf die Jungs guckt, dann sieht man eben, immer guckt sie durch so Jalousien und so von drinnen nach draußen. Das ist also so ein heimlicher Blick. Und bei den Jungs ist es auch so, die schauen sich immer erst an, bevor sie ihre Mutter dann anschauen. Überhaupt sind die Jungs auch so eine seltsame Einheit, Zwillinge. Deshalb auch der Titel Ich sehe. Also man hat eigentlich das Gefühl, das ist so ein Körper. Die Bewegung des einen Jungen wird dann von dem anderen fortgesetzt. Das ist wirklich sehr spannend inszeniert. Und irgendwann fragt man sich dann, weil die auch immer grausamer werden, blicken wir hier vielleicht falsch auf die Zwillinge? Also weil wir die ganze Zeit mit den Zwillingen auf die Frau geblickt haben, müssen wir vielleicht doch den Blick der Mutter einnehmen. Und dadurch wird das unheimlich spannend, dass man als Zuschauer mit in diese Blickwechsel einbezogen wird. Also das ist wirklicher Horror und wirkliche Verunsicherung. Also keine leichte Kost. Gehen wir nach Dänemark. Da hat ja der Regie-Exzentriker Lars von Trier uns ja schon viele, ja, sagen wir mal, ganz schöne Satiren, auch Komödien beschert. Jetzt gibt es neues Man and Chicken in dieser Tradition oder ganz anders? Es ist ein bisschen anders. Der Regisseur von diesem Film, der steht so für schwarzen Humor und der betritt immer so ganz seltsame Gebiete. Und dieses Mal ist es so das Gebiet oder das Terrain des Kind im Manne. Ne? Also der Mann macht ja doch gerne das ganze Leben zum Versuchslabor. Und hier geht es eben auch um zwei Brüder, die relativ ungleich sind. Sie bekommen mit, dass der Vater gestorben ist, treffen sich dort nach langer Zeit wieder und der Vater hat eine Videobotschaft hinterlassen. Da erfahren sie, dass das gar nicht ihre leiblichen Eltern waren, sondern dass ihr Vater eigentlich ein durchgeknallter Forscher ist, der wohl 100 Jahre alt ist und der auf so einer einsamen Insel lebt. Und dann fahren sie zu dieser einsamen Insel und da treffen sie auf einmal ganz viele merkwürdige Leute und diese Leute sind auch Männer, die die haben wie sie eine Hasenscharte und auch merkwürdig operierte Gesichter. Und dann gehen sie in dieses Forschungslabor, entdecken ganz seltsame Reagenzgläser und so weiter. Und sie bekommen eben mit, dass diese Brüder auch alle ganz Tiere ganz lieb haben. Und dann als Zuschauer bekommt man auch langsam mit, warum gab es denn am Anfang Prolog über Kükenzucht und Stammzellenforschung? Wo sind die Chicken geblieben? Ja? Genau, und da kommt man dann eben wirklich ganz seltsamen Sachen auf die Spur. Und das ist auch schön makaber inszeniert. Vielen Dank, Anke Lewicke. Ich sehe aus Österreich von Veronika Franzen, Severin Fiala in den Kinos heute. Und Man and Chicken aus Dänemark von Anders Thomas Jensen. 8:24 Uhr.